Kundgabe 6410. Empfangen durch Bertha Dodde am 24.11.1955. Evangelium der Liebe. Ich kann euch nur das Evangelium der Liebe künden, denn die Liebe ist es, die euch mangelt, die ihr aber unwiderruflich in euch entzünden und aufflammen lassen müsset, um mit mir Gemeinschaft zu haben, die euch ewige Seligkeit verbirgt. Die Liebe verbindet uns, Lieblosigkeit aber hält uns getrennt. Wollet ihr nun zu mir gelangen, wollet ihr mit mir verbunden sein und ewig bleiben, dann kann dies nur geschehen dadurch, dass ihr euch zur Liebe gestaltet, dass ihr also meinem Urwesen euch angleichet, dass ihr wieder werdet, was ihr waret im Anbeginn. Aus meiner Liebe ausgestrahlte Geschöpfe von gleicher geistiger Substanz. Doch ob euch auch immer während die Liebe gepredigt wird, ihr nehmet diese Worte nicht ernst, eben weil euch ohne Liebe auch jegliche Erkenntnis mangelt, was Liebe überhaupt bedeutet für euer Sein. Wohl kennet ihr eine Liebe, doch diese ist verkehrt gerichtet. Es ist ein Begehren nach Dingen, die euch reizen, dem ihr das Wort Liebe gebet. Rechte Liebe aber ist ein göttliches Gefühl. Rechte Liebe begehret nicht, sondern gibt unentwegt und suchet ständig zu beglücken. Erst wenn ihr Menschen diese Liebe in euch entzündet, treibt es euch innerlich zu mir. Und ihr suchet mit mir die Verbindung herzustellen, denn die uneigennützige Liebetätigkeit ist schon eine Auswirkung meines Liebestrahles, der euch Menschen immer wieder zu berühren sucht, aber durch Widerstand sehr oft unwirksam ist. Wer aber seinen Widerstand aufgibt, den berührt mein Liebestrahl, und seine Wirkung ist ein unvergleichlicher Liebedrang im Herzen, der nun zur Betätigung antreibt. Und zu dieser Liebe müsstet ihr Menschen erst kommen, dann hat mein Evangelium Erfolg gehabt. Dann ist meine Liebelehre angehört worden und hat zuerst den inneren Widerstand gebrochen. Und dann konnte ich meinen Liebestrahl senden in das Herz des Menschen. Und je eindringlicher meine Liebelehre verkündet wird, desto eher ist es möglich, dass der Widerstand nachlässt. Denn erst müsstet ihr Menschen wissen von meinem Willen, der immer nur Liebe fordert. Dann erst werdet ihr euch zu meiner Forderung einstellen, positiv oder negativ, zum Vorteil oder zum Schaden der Seele. Die Liebe ist das Erste, und bevor euch weiteres Wissen vermittelt werden kann, wird und muss euch die Liebe gepredigt werden, denn ohne Liebe besitzet ihr nur ein totes Wissen, so es euch dennoch unterbreitet worden ist. Die Liebe erst gibt allem das Leben. Sie macht euch selbst lebendig. Sie macht mein Wort lebendig. Sie erhellet euren Geist und stellt den Zusammenschluss her mit mir, der ich die Liebe selbst bin von Ewigkeit. Alles, was der Mensch Jesus auf Erden lehrte, hatte nur die Liebe zum Inhalt. Alles, was er tat, waren Werke der Liebe zu seinen Mitmenschen. Und sein Kreuzesopfer war der Ausdruck seiner übergroßen Liebe zur Menschheit. Nur die Liebe bestimmte den Menschen Jesus zu seinem Denken, Reden und Handeln. Nur die Liebe trieb ihn zu einem Werk der Erbarmung, wie es nur einmal auf Erden vollbracht worden ist. Denn seine Liebe führte zur völligen Vereinigung mit mir. Und also wirkte ich selbst durch den Menschen Jesus. Und ich selbst starb so nach dem Tod am Kreuz, weil es die Liebe war, die sich für die Menschen opferte. Die Liebe hat die größte Bedeutung, auf Erden sowohl als auch im geistigen Reich. Und ist ein Wesen ohne Liebe, dann kann es nicht dem Reich angehören, wo ich als die ewige Liebe herrsche, sondern es stellt sich selbst außerhalb dieses meines Reiches und vegetiert in Licht und Kraftlosigkeit. Denn die Liebe allein ist Licht und Kraft. Die Liebe ist das Grundgesetz, das ewig nicht umgestoßen werden kann. Und wer gegen dieses Grundgesetz verstößt, der muss auch die Folgen tragen, beraubt zu sein des Lichtes und der Kraft, die Seligkeit bedeuten. Darum lehrt mein Evangelium immer nur die Liebe. Und wo also die Liebe gepredigt wird, dort werde ich selbst verkündet. Und so ihr Herz und Ohr öffnet, wird euch größter Segen erwachsen aus der Verkündigung meines Wortes. Amen.